Liebe Hörer, bevor es hier mit den Nachrichten weitergeht, noch ein kleiner Überblick für den zweiten Teil der Sendung. Die geheime Mission führt unseren rasenden Reporter Radolf Rotor zuerst in die Kloaken von Kakophonia und danach in den Cyberspace, die seltsame Welt des Internets. Außerdem wie immer unsere kleine Bastelstunde und zum krönenden Abschluss Einrichtungstipps für die Räuberhöhle von unserer reizenden Lisa Lustig.